Herr Nossi, wir beobachten in der letzten Zeit ein Erstarken religiöser Phänomene bzw. ein Erstarken des Interesses an religiösen Fragen. Etwa, wenn man denkt an das Medienspektakel um den Papsttod, wenn man denkt an religiöse Streitfragen, etwa das Kopftuchverbot an deutschen Schulen, aber auch die Debatte um diesen sogenannten Karikaturenstreit. Gleichzeitig beobachten wir aber auch ein Erstarken einer theoretischen Debatte um Religion. Sie selbst haben sich mit einer sogenannten Dekonstruktion des Christentums beschäftigt. Wie interpretieren Sie denn diese Wiederkehr des Interesses an dieser religiösen Thematik? Das ist auf einer Seite ziemlich einfach zu interpretieren. Einfach ist es, weil es, glaube ich, sehr einfach ist zu verstehen, dass nach dem sogenannten Verlust der Ideologien etwas doch an der Stelle, wo diese sogenannten Ideologien waren, muss doch stattfinden. Und Religion kommt dann fast notwendig, weil etwas jetzt fehlt an Möglichkeiten, sich ein Bild der Welt, des Menschen zu machen, als ein Sinn oder ein Ziel der Geschichte. Das heißt dann aber, dass die Ideologien, also alle Arten von Sozialismus, und darin muss man nicht vergessen, da waren auch Nationalsozialismus, Faschismus war auch eine Art Sozialismus, alle Varianten des Marxismus, Maoismus, Trotzkismus und so weiter. Das alles war am meisten geprägt durch einen Sinn der Befreiung der Menschheit, Befreiung von Notwendigkeit und auch von einem Not, das am meisten als ökonomisch verstanden war, ja. Und man hatte schon vorher gesehen, dass diese Weltbilder so etwa wie Religionen fungierten, ja. Das heißt, sie gaben die Möglichkeit, sich Vorstellungen von einer Rettung zu machen. Nur einer irdischen, säkularisierten Rettung. Und Ökonomie war gedacht als zugleich die Ebene und der Mittel, diese Rettung möglich zu machen. Ja. Natürlich bleibt etwas davon. Das ist ein Sinn der Gerechtigkeit und der Gleichheit auch. Aber gerade Gerechtigkeit und Gleichheit gehören zur christlichen Religion und auch zum Islam, wie auch zur jüdischen Religion. Nun könnte man aber doch sagen, es ist merkwürdig, dass wir uns jetzt auf die christlichen Dimensionen unserer Kultur zurückbesinnen, nachdem die Ideologien abgeräumt sind. Man könnte doch sagen, gut, der große Gegner der demokratisch-liberalen Kultur hat verloren und jetzt endlich können sozusagen all die Werte der Aufklärung, der vernünftigen abendländischen Kultur triumphieren. Sie haben gesprochen von Gerechtigkeit und Gleichheit als den wesentlichen eben Werten dieser abendländischen Kultur. Stellt sich jetzt heraus, dass diese aufklärerische Idee des Abendlandes eine Leerstelle hatte, dass hier etwas fehlt? Ja, genau. Das, glaube ich, ist der Grund vielleicht der ganzen Sache. Der Grund ist, dass in der Aufklärung etwas auf der Seite geblieben ist. Und das heißt nicht die Religion. Nicht die Religion, aber etwas, das könnte man sagen, wenn man noch so in den Bedeutungen genau der Aufklärung und des Rationalismus spricht, etwas, das zu die Vernunft gehört und nicht zu die Religion. Denn was die aufklärische Vernunft trotzdem durch sich selber auch gefunden hatte oder besser geöffnet hatte, mindestens im Kant. Denn Kant ist der letzte der Aufklärer. Und was ist der große Satz von Kant? Der große philosophische Satz von Kant ist dieser berühmte Satz im Einleitung der ersten Kritik, der Kritik der reinen Vernunft: Ich musste das Wissen aufheben, um einen Platz für das Glauben zu schaffen oder frei zu machen. So, was dieses Glauben für Kant heißt, muss man wohl bemerken, dass es hier in Kant selber, also innerhalb des Rationalismus, innerhalb das findet man diese Öffnung zu einem Glauben. Wenn ich das richtig verstehe, würde dies bedeuten, dass eben diese westlich aufgeklärte Kultur gewissermaßen jetzt dieses Bedürfnis hat, Ressourcen anzuzapfen, die sie bisher nicht weiter beachtet hat. Das wären die christlichen Grundlagen unserer abendländischen Kultur. Verstehe ich das richtig? Ja, aber sind es die christlichen Grundlagen oder heißt es von etwas, das vielleicht noch hinter der christlichen Grundlagen und auch der griechischen Grundlagen, denn man muss nicht vergessen, dass das alles von den Griechen kommt. Und unsere Kultur ist erstens die Kultur des Logos. Unsere Frage ist vielleicht nur diese scheinbar ganz einfache Frage: Inwiefern ist der Logos fähig, sich selber zu gründen und sich selber bis zu einem Ende zu führen? Ja, ich würde vielleicht sagen, was durch die religiösen Figuren oder Stimmungen vielleicht sich zeigt, ist, dass wir brauchen eines besseren Sinnes, einer unendlichen Öffnung. Die Religion ist in der speziellen Lage, auf einer Seite immer solche Antworten zu geben, Illusionen dann im Sinne von Freud, aber trotzdem auf einer anderen Seite gerade nicht diese Illusionen ernst zu nehmen. Das heißt, es ist auch durch Judentum und Christentum und auch durch Islam, es gibt einen Sinn von, was nicht als Antwort gelten kann, aber das trotzdem nur als Öffnung, mehr als Hoffnung wirkend, den Menschen zu einem Sinn der Unendlichkeit öffnet, der vielleicht ohne Rettung, ohne Illusion einer Rettung, ohne Illusion zum Beispiel eines anderen Lebens nach dem Tod, trotzdem dem Menschen die Möglichkeit, sich als sinnhaft zu fühlen und sogar zu erfahren, ja, gibt. Es gibt ja in Europa oder auch in der westlichen Welt natürlich eine Reihe von ersatzreligiösen Angeboten, die gewissermaßen stabilisierend wirken, um diese liberale Kultur zusammenzuhalten. Etwa die Ersatzreligion des Konsumismus, ja, die Warenkulte, die Warenmagie, die Rituale des Shopping. Es gibt natürlich die Ersatzrituale des Sportes, ja, die Ersatzreligion des Fußball etwa, zu beobachten bei der WM in diesem Jahr. Große kultische Zusammenkünfte. Ist denn überhaupt eine säkulare Kultur vorstellbar, die sich von all diesen Ersatzreligionen befreit, oder wird uns über die Hintertür in irgendeiner Weise der Ritus, der Kult einholen? Erstens glaube ich, dass mindestens die Ersatzreligion des Konsums vielleicht allmählich zu einem Ende kommt. Denn schon seit mehreren Jahren sind wir auch in der Lage, in der wir immer mehr der Abstand zwischen die Reichen und die Armen größer werden sehen. In Europa, meinen Sie? Ja, in Europa, ja. Und zu derselben Zeit sehen wir, wie dieser steigende Abstand zwischen Reichtum und Armut auch mit aller Fragen zur Immigration angeknüpft gehen, ja. Die Leute, die vom Ausland in Europa kommen, die wollen zum Reichtum teilnehmen und die finden hier nur ein kleines Teil davon. Und so wird immer mehr fühlbar, wie wir in einer Welt sind, wo diese Ungleichheit des Reichtums immer wachsend wird. Dann glaube ich, dass erstens aus diesem Grund ja sehr wahrscheinlich nicht mehr ein Klassenkampf erlaubt, aber trotzdem sehr, sehr scharfe Tensionen innerhalb der Gesellschaft ermöglicht. Und auch aus einem anderen Grund, dass gerade die neue religiöse Stimmung auch zu etwas entspricht, das eine Desillusion in Bezug auf das Konsum gerade gibt. Ich weiß nicht, ob das so lange so gehen wird mit diesem Konsumgesellschaft. Ja? Aber jetzt ist ja das Interessante, dass eben diese globalisierte Welt die Religionen wieder ins Spiel bringt, von denen wir gedacht haben, sie wären Vergangenheit. Also Huntington spricht von der Wiederkehr der Religion. Wir erleben heute eine Modernisierung, die im gleichen Schritt mit der Wiederbelebung der Religionen verläuft. Also der Islam, der sich mit einer westlichen Konsumkultur offenbar verbinden kann, asiatische Kulturen, die sich schnell modernisieren, ohne ihre traditionellen Religionen, den Buddhismus, den Hinduismus, Konfuzianismus, all diese Dinge abzustreifen. Naja, natürlich, die Japaneser auch. Aber trotzdem musste man noch ein wenig warten, um zu sehen, inwiefern das wirklich immer zusammen bleibt oder weil diese Modernität in diesen Ländern auch viel jünger ist als in Europa, inwiefern diese Modernität nicht entweder auch da die Religionen allmählich zurückdrängt, oder ob die Kultur dieser Ländern, weil sie gerade viel später als religiöse Kulturen in die moderne Zeit hineingekommen sind, vielleicht nicht die Acht mit der Technik und dem Konsum zu behandeln, ändern werden. Im Augenblick scheint es nicht der Fall zu sein. Es verträgt sich ökonomische Rationalität mit der Anbetung von Lokalgeistern, etwa in Thailand oder Japan und so weiter. Ja, aber das Selbstbewusstsein, das man zum Beispiel durch die Filme, die aus diesen Ländern kommen, ist nicht ein Selbstbewusstsein des Fortschritts und eines kommenden Glücks der Menschheit oder der Völker. So, sondern Sie meinen eine der Kritik, wo die Kosten dieser Modernisierung gezeigt werden. Ja, und das sieht man am meisten in den Filmen von Korea, von Taiwan, von Japan auch und in den ersten freien Filmen, die man von China sehen konnte, ist es meistens eine Stimmung, wenn nicht der Verzweiflung, aber trotzdem eine Angst hinsichtlich dieses ganzen Prozesses. Es ist zweierlei, ja. Auf einer Seite, natürlich sage ich immer, was ich am Anfang gesagt hatte, das heißt, wir sind in einem Mangel von etwas und unsere aufklärische Kultur hat etwas weggelassen, zu dem wir nicht zurückgehen können. Aber auf einer anderen Seite, das Wiederkommen oder das Immerbleiben der Religion, sollen wir vielleicht sehr verdächtig sehen, weil es vielleicht zu früh ist, um zu sehen, wie das gehen wird. Aber müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass eben dieses religiöse Bedürfnis eine anthropologische Konstante ist, die sich von unserer Konzeption westlicher Emanzipation der vernünftigen Aufklärung nicht erreichen lässt. Dass hier ein Grundbedürfnis des Menschen vorhanden ist, sich die Welt zu bebildern. Hier ist vielleicht die bedeutendste Frage. Sich die Welt zu bebildern oder sich die Welt zu denken. Denn mit Bilder hat man nicht nur die Antwort, aber vielleicht noch mehr als eine Antwort, hat man die Gegenwärtigkeit von etwas. Ja, Gott ist da. Oder zum Beispiel, es gibt ein Leben nach dem Tod. Denken, wie ich es jetzt meine, heißt nicht abstrakt denken. Es heißt nicht intellektuell denken. Es heißt gerade zu die Bilder eine solche Beziehung zu haben, bei der die Illusion keinen Platz hat. Und meine Frage würde diese. Innerhalb der Religion, ist es so, dass die Leute wirklich in der Illusion sind oder denken sie nicht, aber in einer Weise, die für uns fremd ist? Das heißt, wer glaubt in der Weise der Naivität und der totalen Illusion, der Magie, wer glaubt, dass nach dem Tod das und das geschieht mit neuen Körper in einer neuen Welt? Vielleicht keiner, denn wir alle wissen, dass der Tod ist, ja. Das ist der Unterschied zwischen alles, was gebetet wird um einen Toten und so weiter, und dem Wahnsinn von bestimmten Leuten, die einen Toten gesehen haben, ja, die Gespenster gesehen haben. Vielleicht sollten wir wieder denken, ob es heißt, das alles als Wirklichkeiten zu denken, also dann als Bilder, die Bilder einer ähnlichen Wirklichkeit zu unseren wären, oder als Weisen, unsere Endlichkeit zu denken und unsere Beziehung zu unserer eigenen Endlichkeit auch zu denken. Sie sprechen jetzt im Grunde genommen auch schon von Ihrem Projekt der Dekonstruktion des Christentums. In dieser Konzeption ist es so, dass Sie ja auch eine positive Vorstellung von Gott ablehnen, sondern Sie ersetzen eigentlich die Begriffe Gott durch den Begriff der Öffnung, der Geste, des Winkes, also einer Hinwendung zur Transzendenz als einer Form der Bewegung, die keine fixierbare Metaphysik aufbaut. Diese Dekonstruktion des Christentums, wie steht sie denn in Beziehung zu dem, was wir als real existierende Kirchen, als real existierende christliche Religion in unserer westlichen Welt erfahren? Also wie würden Sie sich zur Institution der christlichen Kirche verstehen? Ich meine, also die christliche Religion ist eine solche, die sich selber immer dekonstruiert hat. Das heißt, dass alle Konstruktionen der Religion und dazu natürlich auch die Kirche als die Veranstaltung der Religion sowie die dogmatische Konstruktion und man kann auch sogar sagen die mythologische Konstruktion sich von sich selber die Möglichkeit ihrer eigenen Dekonstruktion öffnen. Das ist schon von seit langer Zeit gemacht durch was die Protestanten die Demythologisierung genannt haben. Wenn es möglich gewesen ist, zu verstehen, dass vielleicht das ganze Mythos von Christus ganz einfach als Mythos, als Legende zu verstehen ist, aber dann dadurch nur eines bleiben würde, das heißt, dass Christus als der Mensch Gott, ja. Was heißt das dann? Das heißt nicht eine Vergötterung des Menschen, sondern ein Sinn der Öffnung des Menschen in sich selber zu einer Unendlichkeit oder zu einer Ewigkeit. Oder in anderen Worten, die auch Worte von Nietzsche selber sind ein Sinn von der Möglichkeit, in der Welt zu sein, aber zugleich als aus der Welt lebend. Ja. Und um konkret zu sein, ein Sinn, wo so wie es in der Liebe oder in der Kunst geschehen kann, dass man in der Welt ist, aber zugleich aus der Welt. Ja. Wenn das möglich ist, was können die Kirchen selber machen? Hat nicht eine solche Kirche auch sich selber zu dekonstruieren? Was auch, versteht sich natürlich, was auch vielleicht unmöglich ist. Aber trotzdem kann sagen, diese Kirche hat schon ziemlich viel in diese Richtung gemacht. Ja. Aber natürlich darin gibt's auch etwas, das genau mit der Erbe der Aufklärung zu tun hat. Das heißt dann mit der Gerechtigkeit und der Gleichheit. Endlich sind diese beiden Werte christlich oder jüdisch, christlich, islamisch, aber auch buddhistisch. Hat das nicht etwas von einer Universalität? So, die katholische Kirche hat zu verstehen, dass sie genau das zu bewahren hat. Und dass, um das zu bewahren, sie sich selber mehr öffnen, auch entkleiden. Es war immer so ein Sinn der Armut, der Nacktheit, der Humilität in der Kirche. Ja, Franziskus, ja. So, vielleicht könnte man öffnen, dass dann die Kirche und das Katholizismus nicht sich mehr säkularisieren würde, sondern sich mehr als christlich, würde ich sogar sagen, zu sich selber öffnen würde. Ja, bei Gianni Fattimo, der mir in einer ähnlichen Richtung zu denken scheint, wie Sie es tun, folgt aus dieser Dekonstruktion des Christentums etwa die Forderung, auch er mündet eigentlich in einer Vorstellung der Liebe und des Dialogs als dem wesentlichen Kern des christlichen Gedankens, folgt bei ihm etwa als Reformvorschlag, die Kirche müsse etwa dieses Verbot der Frauenpriesterschaft aufgeben. Sie müsse sich etwa auch in dieser Hinsicht öffnen. Die Frage für mich wäre nicht so sehr die Frage der Frauenpriester, als mehr die Frage der Priester überhaupt. Das heißt, das Ende der Priesterschaft. Ja, braucht man Priester? Also, ja, hier kommt man vielleicht zu einer sehr, sehr komplizierten Frage. Inwiefern ist nicht jede Religion in der Masse, in der sie als Amt der Bilder fungiert, so inwiefern ist nicht die Religion irgendwie immer in Gefahr, die Macht dieser Bilder für sich zu nehmen? Und wer ist der Priest? Wenn der Priest der Machthaber der Bilder ist, dann ist es besser, keinen Priest zu haben. Wenn der Priest der Diener der anderen ist, wie es auch Christ selber zeigt, ja, wenn er die Füße seiner Zippen wäscht, ja, dann ja. Es läuft auf eine sehr paradoxe Konstruktion hinaus, einer Kirche ohne Kirche, also einer Auflösung all dieser gewachsenen dogmatischen Strukturen und eben mit Herrschaft verknüpften Institutionen hin zu einer reinen Bewegung, ja, der Christlichkeit, die natürlich dann meines Erachtens das Problem hat, was kann überhaupt noch an kollektiver Gemeinsamkeit dann entstehen? Also führt es nicht zu einer entweder absoluten Pluralisierung der religiösen Bewegung, zu einem jedenfalls anti-institutionellen Bewegung? Wahrscheinlich braucht man beides. Das heißt, wenn man nur die Anti-Institutionalität als Weg nimmt, dann wird sich auch alles auslösen in Individualität, in Subjektivität. Und dann wird alles wieder anfangen mit so vielen neuen Religionen und jeder wird als ein Priest werden. Und natürlich werden einige kräftiger oder besser sein als die anderen und werden neue Kirche gründen. Aber keine Kirche und keine Priesterschaft ohne immer die Gegenbewegung und die Gegenstimmung. Natürlich ist das Individualismus auch auf dem Spiel hier. Die Kirche hat sich selber immer auch gedacht, nicht nur die Veranstaltung selber als Symbol der Ekklesia, das heißt das Gemeinwesen von allen zusammen. Also Kirche als Körper Christi, Körper Gottes. Wenn eine Veranstaltung sich selber als Körper Gottes versteht, dann dekonstruiert sie sich selber. Notwendig. Aber sowohl kann sie auch sich selber dann als die mächtigste aller Veranstaltungen verstehen. Wir haben jetzt viel über diese philosophischen Zusammenhänge gesprochen. Wenn Sie jetzt mal auf Ihre eigene Biografie zurückkommen. Sie sind katholisch aufgewachsen. Was waren für Sie so Schlüsselerlebnisse, Erfahrungen, die Sie dazu gebracht haben, diesen, ich sage mal, Bogen zu schlagen, katholische Herkunft in die Philosophie sich entwickelt und jetzt zur Frage der Religion oder des Christentums intensiv zurückgekehrt? Ich war ja als Katholik erwachsen, aber als Katholik in der Weise der katholischen Linke und ja, sehr streng auf der Linke. Und das heißt also in der breiten sozialistischen Stimmung der 50er, 60er Jahre. Wenn ich entdeckt hatte, um meinen 20. Jahr, was ich durch die Kirche und als Christ machte, überhaupt nicht anders war als Politik, habe ich gedacht, also ich brauche nicht mehr ein Christ zu bleiben. Aber zu derselben Zeit, trotzdem hatte ich ein Interesse auf etwas, was gar nicht dann politisch war, das heißt etwas, das mehr mit, zum Beispiel mit Leuten wie Meister Eckhart zu tun hatte. Und mit diesem Wort von Meister Eckhart, das schon das Motto meiner Magisterarbeit war, das war eine Arbeit über die Religion in Hegel, so das war schon am Anfang, also auch am Anfang meiner philosophischen Arbeit, und der Satz von Eckhart ist: Beten wir Gott, uns von Gott frei zu halten oder zu befreien. Ja, ich könnte sagen, das ist mein Motto für das Ganze. Aber dann natürlich wurde ich, könnte man sagen, nur politisch, und dann, und das war die Zeit Ende des Algerienkriegs in Frankreich, da war ich sehr militant dabei und das alles. Aber trotzdem durch alles und durch der Zeit und dann durch die Geschichte war ich immer mit diesem Motto in dem Kopf irgendwie oder im Herzen, ich weiß. Und dann würde ich sagen, ganz natürlich bin ich, ja, dann vielleicht nicht so viel wieder, ja, trotzdem vielleicht ein wenig wieder zu dieselben Fragen gekommen, oder habe ich das als neue Fragen entdeckt, ja.